Orange FM. Hallo, ich bin Katrin Thüring und wenn ich an Fritz denke, denke ich auch immer an folgendes Erlebnis. Ich hatte mal eine Sendung mit Tommy Wosch, ab 18 hieß die. Die ging eine Stunde von 18 bis 19 Uhr. Ich war Redakteurin, das bedeutet, ich habe tagsüber mit den Praktikanten da gesessen, habe überlegt, welches Thema ist heute tagesaktuell, was könnte unsere Hörer interessieren und worüber sprechen wir. Welche Interviewpartner gibt es, die zu den aktuellen Themen vielleicht auch was zu sagen haben? Und am besagten Tag habe ich in einer Zeitung, es war sicherlich nicht die FAZ oder der Tagesspiegel, sondern in einem anderen Schmierblatt, eine Meldung gelesen, dass immer mehr Frauen sich Hamster unten einführen. Und anscheinend habe ich da gedacht, Mensch, aha, da können wir doch gleich mal ein paar Interviews machen und habe einen Gynäkologen in die Sendung geholt, der mal darüber spricht, was er alles auf seiner Arbeit erlebt und was er wo rausholt. Und auf der anderen Seite haben wir ein Interview geführt mit einem Veterinärmediziner, wie sich denn ein Hamster so in diversesten Situationen fühlt, ob der zum Beispiel Platzangst hat und so weiter. Darüber haben wir in epischer Breite gesprochen und Punkt 19 Uhr, als die Sendung vorbei war, kam der Anruf vom Chef, dass er uns gerne mal treffen würde. Das haben wir dann auch gemacht. Und da fiel ein Satz, den ich nie in meinem Leben vergessen werde. Und dieser Satz war folgender. Tommy, Katrin, Hamster in der Muschi findet auf Fritz nicht statt. Ein toller Satz, oder? Ein wunderschöner Satz. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Lil Kleine und Ronny Flex Stoff und Schnaps. Hallo, hier ist Nils Giffey von Alba Berlin. Ich schicke auf jeden Fall ganz viele Geburtstagsgrüße raus zum 25. an Fritz, raus nach Potsdam und ans Studio in Berlin. Und freue mich natürlich, ich habe früher und auch jetzt noch viel Fritz gehört, gerade früher Blue Moon und diese Show samstags morgens, wo man anrufen konnte und Kriminalfälle hören konnte. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, hat mir mal sehr gefallen. Also alles Gute zum 25. Fritz, Leute. Hallöchen, ihr hört Fritz und mein Name ist Visavi. Vielleicht habt ihr meine Stimme schon mal gehört. Mittwochs, immer 20 bis 22 Uhr. Seit mittlerweile 4,5 Jahren darf ich dann nämlich meine wundertolle Sendung Irgendwas mit Rap moderieren. Und ich freue mich ganz, ganz doll, dass ich aber auch an so einem besonderen Tag wie heute kurz zu Wort kommen darf. Als eine der 102,6 Moderatoren am Fritz-Geburtstag. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich hier moderieren darf. Also ist jetzt kein Spaß. Ich muss mich ja auch bei niemandem einschleimen. Ich habe mal wirklich nachgerechnet, obwohl ich nicht rechnen kann, aber in diesen 4,5 Jahren muss ich um die 220, 230 Sendungen gehabt haben und habe auch mal grob überschlagen, dass in all der Zeit ungefähr so 300 Gäste da gewesen sein müssen. Also das ist jetzt schon eine lange Zeit. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich eben Teil der Fritz-Gang und Teil der Fritz-Historie sein darf. Und ich will dazu auch gerne noch eine kleine Geschichte erzählen, die vielleicht Menschen ermutigt, die auch mal Rückschläge erlebt haben. Denn meine Anfangsgeschichte mit Fritz, die war gar nicht so romantisch und gar nicht so schön. Ich habe mich nämlich 2011 oder 2012 schon mal bei Fritz beworben. Da war ich eigentlich noch bei einem anderen Radiosender, gebe aber zu, ich war schon immer Fritz-Fan und Fritz war immer mein Lieblingsradiosender und ich wollte unbedingt bei Fritz moderieren. Und dann wurde ich eingeladen, um eine Probesendung aufzunehmen und habe ja zu dem Zeitpunkt schon woanders moderiert und dachte halt, ja, das wird ja jetzt gar kein Problem sein, die werden mich ja nehmen. Aber nö, ich habe auf jeden Fall eine ganz miese Absage bekommen, einen knallharten Korb. Und das hat mich dann schon auch sehr traurig gemacht. Und ich, also für mich war das Fritz-Ding eigentlich gelaufen. Ich dachte, ich werde da niemals moderieren können. Ja, aber so 1,5 Jahre später oder so wurde ich nochmal eingeladen. Also Fritz hat mich nicht vergessen und hat gesagt, komm mal nochmal her, wir probieren es nochmal. Und ich glaube, meine Sendung war dann auch viel besser, also die Probesendung, die ich aufgenommen habe. Und eigentlich sollte ich auch nur vorübergehend bei Fritz senden und jetzt sind einfach 4,5 Jahre draus geworden. Unfassbar. Ich bin, wie gesagt, wirklich sehr, sehr froh, erstens für die zweite Chance und auch, dass ich halt schon so lange hier sein darf und auch, dass ich halt mein Deutschrap-Ding so durchziehen konnte, weil, ich möchte jetzt hier nicht angeben, ne, aber 2013 war halt Deutschrap noch nicht so groß, wie er jetzt ist. Und zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Deutschrap-Sendung auf Fritz, sondern es gab nur eine Rap-Sendung generell mit internationalem Rap. Und ich habe dann einfach gesagt, Freunde, ich möchte nur deutschen Rap machen. Und bin auf jeden Fall froh, dass ich Fritz darauf eingelassen hat. Und ja, dass ich auch in der Zeit einfach hier so viele Gäste irgendwie empfangen durfte. Ja, ihr merkt schon, ich schwärme von Fritz und von meiner Sendung, aber ist halt auch einfach die Wahrheit. Also happy, happy Birthday, Fritz. Und ich wünsche mir ganz zum Abschluss noch einen Song von einem meiner persönlichen Lieblings-Deutschrap-Künstler, der halt einfach alles kann. Singen, rappen, produzieren, tanzen vielleicht auch, keine Ahnung. Nee, tanzen habe ich ihn, glaube ich, noch nie gesehen. War auch schon das ein oder andere Mal bei irgendwas mit Rap zu Gast. Und deswegen wünsche ich mir jetzt Tour mit Moment. Ich hoffe, ich ziehe jetzt eure Laune damit nicht runter, aber es ist einfach einer der großartigsten Songs der Deutschrap-Historie, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das war's von mir. Lieber Fritz, happy birthday. Ich hab dich lieb. Deine Vis-a-vis. 7:02. Ich bin Patricia Pantel und erste Generation Fritz. Klingt voll krass, so wie damals in Klondike. 1993 ging los, war ich bei, war Aufnahmeleiterin, Reporterin, Redakteurin, Moderatorin. Ich glaube, wenn Zeit war, mussten wir auch noch das Klo putzen und den Boden aufheudeln, ja. So war das damals. Und jetzt die Lobhudelei. Fritz, immer schon mehr als nur ein Radio. Familie, Irrsinn, frech, unfassbar viel Spaß und trotzdem nie banal. Und immer schon der Ort, an dem man nicht nur bekloppte Ideen haben durfte, sondern das dann auch noch machen durfte. Wir haben echte Dinosaurierknochen in der Baugrube gefunden, wo jetzt der BND steht. Die Fritz-Wollmütze fiel im Eisblock aus dem Himmel. Ist deine Mütze dir zu eng, macht sie Peng. Auf so einen Scheiß muss man ja auch erstmal kommen. Wir haben Fischtennis statt Tischtennis gespielt. Vor Big Brother hatten wir die Fritz-WG und wir sind mit dem Fritz-Mini immer nur linksrum durch Brandenburg gefahren. Auf linker Tour gegen rechts. Das schönste Erlebnis, der Radiomoment, nee, kann ich nicht sagen. Ein Glück, dass irgendjemand irgendwann mal Fritz erfunden hat, sonst hätte uns echt was gefehlt. Und jetzt kommt noch der Teil mit der Dankbarkeit. Also, ich bin dankbar. Und ja, demütig ist auch immer ein gutes Wort, dass ich dabei gewesen war. Für alle mit ohne Grammatik im Kopf, das war Plusquamperfekt. Alle, die dabei sind, das ist Präsens, haben Glück. Tolles Radio, danke, weitermachen. Und jetzt Musik. Kim Wilde, Kids in America, gab mal eine Fritz-Band, die hat das gecovert. Aber das Original bleibt ungeschlagen. Ja, hallo, hier ist Tobi Wosch. Also man sagt ja immer, dass früher alles besser war. Das ist totaler Quatsch, aber Fritz war früher wirklich viel, viel besser. Also viel besser. Liegt natürlich auch an den handelnden Personen damals. War wahnsinnig. Fettes Brot, die Toten Hosen hatten eine Show. Kuttner und Tommy Walsh, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber wir hatten auch andere Möglichkeiten als ihr heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Intendanz stand voll hinter uns. Irgendwie hatten fancy Chefs irgendwie. Und Mann, wir haben Sachen rausgehört. Ey, ihr könntet... Also zum eine Geschichte, ja. Also die vielleicht auch so ein bisschen... maßgeblich ist für die Zeit damals. Also wir durften damals im Studio nicht essen und an dem Tag haben wir uns, aber ich hatte tierischen Kohldampf und Fritz war früher besser. Habe ich schon gesagt? Ja. Okay, und also kurzum, ich bestell uns Pizza, Konstantina und mir, und wir durften ja im Studio nicht essen und dann haben wir es einfach vor dem Studio gegessen. Ja. Als ich zu Fritz gekommen bin, lief morgens Wickfield mit Saturday Night und genau diesen Titel würde ich jetzt gerne hören. Hallo, ich bin Uwe Wassermann und habe von 1993 bis 2001 die Radio Fritzen am Morgen moderiert. Darüber hinaus war ich für Soundlayout und On-Air-Promotion zuständig und habe auch diverse Comedies wie Mike Lehmann, Die alte Frau und Frühsport mit Susanne geschrieben und produziert. Das, was mich wirklich zum Schwärmen über jene Fritz-Zeiten bringt, ist die Tatsache, dass ich auf diesem Sender die Gelegenheit hatte, komplett aus dem Bauch heraus zu agieren, Nonsens abzusondern und Dinge auch on-air auszuprobieren. Das ist etwas, was bei keinem anderen Sender der Welt möglich gewesen wäre und dafür sage ich an dieser Stelle jetzt einfach mal Danke. Danke, Fritz. Du warst der Humus, auf dem Kreativität nicht nur gedeihen, sondern explodieren konnte. Woran ich mich aber auch erinnere, sind so die kleinen absurden Momente, wo ich als ja, quasi unbeteiligter, passiver zum Lachen gebracht wurde. Folgende Geschichte. Unser Produktionsstudio, in dem ich oft saß, war und ist heute noch zum Redaktionsraum hin verglast. Und wenn mein Kollege Holger Klein daran vorbeilief, blieb er mehr als nur einmal dort stehen und drückte sein Gesicht an die Glasscheibe und blies. Ihr könnt das ja selber mal ausprobieren, um zu sehen, wie das von der anderen Seite aussieht. Gigantische Backen und ein schwarzes Loch, was Holger Kleins Mund war. Und was blieb, war ein Fettfleck und ein Hof drumherum aus beschlagenem Glas. Ein sehr, sehr schräger Anblick. Und die zweite Geschichte, die mich echt flashte, war wiederum der Kollege Klein, der als Frühmoderator den Filmfritzen Ronald Blum zu Gast hatte. Es ging um den Film Red Race und Ronald spielte einen Filmausschnitt ein, in dem ging es um ein Barbie-Museum. Wow, ein Barbie-Museum. Können wir dort eine Pause machen? Leider nein, Kimmy, wir haben einen Plan. Bitte, Daddy, bitte. Komm schon, jetzt fahren wir rechts ran, damit die Kinder eine Pause kriegen. Okay, wenn es unbedingt sein muss. Wow, das Barbie-Museum. Klaus Barbie, vielen besser bekannt als der Schlechter von Lyon. Ja, unmittelbar nach der Pointe bekam Holger Klein einen Lachanfall, der nicht enden wollte und wirklich so ansteckend war, dass ich diesen Break wirklich bis zu Ende hören musste. Und das, obwohl ich im Auto saß und ich hätte eigentlich schon längst aussteigen können, blieb aber sitzen. Und diese Momente, im Auto sitzen bleiben und zu Ende hören, die hatte ich bei Fritz öfter. Und ich finde, mehr kann man nicht wollen.